Anlässlich des Tages des leuchtenden Sterns brachten die indischen Zeitungen Artikel und Sonderbeiträge. Die Zeitung Indian End World Event veröffentlichte mit einem Bild von Genossen Kim Jong-il Beiträge unter verschiedenen Überschriften auf zwei vollen Seiten. Auch in der Zeitung Ocean News Point erschienen ein Bild von ihm und ein ganzseitiger Sonderbeitrag mit dem Titel »Der ewige Führer der TVRK Kim Jong-il«. Die Zeitung New Delhi Times stellte in ihrem Artikel anhand der konkreten Angaben vor, dass einer der Faktoren für die erstaunlichen Wundertaten und Umwälzungen, die die Armee und Bevölkerung der TVRK in den schwierigen Chroniken der Revolution herbeiführten, die Kraft der selbstständigen Entwicklung ist, die in der Zuze-Ideologie verurteilt ist. In ihrem Beitrag unter der Überschrift »Einleitung eines neuen Zeitalters der selbstständigen Wiedervereinigung« meldete die Zeitung Awaking ausführlich die unvergänglichen Verdienste von Kim Jong-il, der sich für die Wiedervereinigung der koreanischen Nation eingesetzt hatte.